Wo er recht hat, hat er recht, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Der vermutlich von israelischen Siedlern verübte Brandanschlag auf ein palästinensisches Wohnhaus im Westjordanland, bei dem ein anderthalbjähriger Junge getötet und seine Mutter sowie ein Bruder schwer verletzt wurden, sei ein Terrorakt. Eine erstaunliche Feststellung aus dem Mund Netanjahus, der Terrorismus sonst nur auf palästinensischer Seite ausmacht. Noch sind die Täter nicht gefasst, aber alles deutet darauf hin, dass es sich um radikale Siedler handelt. Um Leute also, die im israelischen Premier bisher einen ihrer besten politischen Unterstützer hatten. Es steht zu befürchten, dass sich daran auch nach dem Brandanschlag vom Freitag früh nichts ändern wird. Trotz der vermeintlichen rhetorischen Kehrtwende bei Netanyahu, dem Militärsprecher sowie diversen Politikern des Landes. Der Generaltenor, egal von welcher Seite sie verübt werden, Terrorakte müssen gleich behandelt werden. Eigentlich ja eine Selbstverständlichkeit, zumal in einem Staat, der sich rühmt, Rechtsstaat zu sein. Fakt aber ist, dass Gewalttäter sehr unterschiedlich behandelt werden in Israel, je nachdem, ob sie Palästinenser sind oder Israelis. Die ersten werden mit voller Härte verfolgt und bestraft, während israelische Täter meist mit milderen Strafen davonkommen und dann auch noch vorzeitig freigelassen werden. Mit einiger Spannung verfolgt man gerade den Prozess gegen die israelischen Mörder des palästinensischen Jungen, den diese vor einem Jahr aus Rache entführt und bei lebendigem Leib verbrannt hatten. Obwohl sie die Tat längst zugegeben haben, dauert der Prozess an. Das fängt aber schon vor einer möglichen Gewalttat an. Palästinenser riskieren eigentlich immer, wegen kritischer Äußerungen gegenüber Israel oder Sympathiebekundungen für anti-israelische Gruppen verhaftet und als Terroristen bestraft zu werden, während Israelis ohne jedes Risiko anti-arabische Hetzparolen bis hin zu Tod den Arabern auf Hauswände sprayen, palästinensische Felder verwüsten und Ländereien besetzen können. Selten nur werden sie von den israelischen Behörden dafür zur Rechenschaft gezogen. Kein Wunder, die Ultranationalisten, besonders aber die Siedler in der Westbank, tun doch, was die Regierungen in Jerusalem und nicht erst die unter Netanjahu immer gepredigt haben und politisch auch selber tun. Sie untermauern den Besitzanspruch Israels auf die palästinensischen Gebiete und verhindern damit eine friedliche Koexistenz, erst recht aber die Realisierung des Traums von einer Friedensregelung. Vor diesem Hintergrund wirken die offiziellen Erklärungen nach dem jüngsten Brandanschlag wie leere Worte, deren Hauptmotiv es sein dürfte, Israels recht ramponiertes Ansehen im Ausland wieder etwas zu verbessern. Statt solcher Worte wären Taten angebracht, auf die aber wartet man bisher vergebens.